Kapitel 2. Der Weg nach Russland und die Relativierung der Menschenrechte. Der Parteitag in Magdeburg und wie sich der pro-russische Kurs durchsetzte. An zwei Wochenenden im Sommer 2023 verabschiedete sich die AfD von der Idee der Westbindung Deutschlands. Ende Juli wählten in Magdeburg die AfD-Delegierten zunächst den sächsischen Politiker Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024. Danach folgte die Aufstellung der Liste mit den weiteren Kandidaten für eben diese Wahl. Den zweiten Platz erhielt Petr Büstron. Der pro-russische Bundestagsabgeordnete aus Bayern wird zum Schluss des Kapitels noch wichtig werden. Am darauf folgenden Wochenende beschlossen die Delegierten auf dem Folgeparteitag das Programm für die Europawahl. Es beinhaltet die Verabschiedung Deutschlands vom Westen. Es findet sich auf der Webseite der AfD. In der Präambel findet sich folgende Aussage: Jegliche Dominanz außereuropäischer Großmächte in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik lehnen wir ab. Die Staaten Europas werden so in Konflikte hineingezogen, die nicht die ihren sind, und ihren natürlichen Interessen, fruchtbare Handelsbeziehungen im europäisch-asiatischen Raum, diametral entgegenstehen. Dieser Satz gibt wenig Raum für Interpretationen. Mit den außereuropäischen Großmächten, obwohl im Plural, können eigentlich nur die USA gemeint sein. Denn Russland gehört diesem Konzept nach zu Europa und China und Indien sind Teil des asiatischen Raumes, mit denen die Staaten Europas fruchtbare Handelsbeziehungen treiben, die durch die von außen geschürten Konflikte gestört werden. Als die AfD-Delegierten über diese Präambel abstimmten, kämpfte die Ukraine im zweiten Jahr gegen die russische Invasion. Als Folge des Krieges wurde Nord Stream 2 gestoppt und nach der Explosion am 26.09.2022 wurde die Gaslieferung über Nord Stream 1 eingestellt. Zusätzlich wurden die russischen Öl- und Kohlelieferungen beendet. Folgt man der Logik des Satzes in der Präambel, dann hätte eine außereuropäische Großmacht, also die USA, den dort als Konflikt verharmlosten Krieg in der Ukraine geschürt, um Europa von den russischen Rohstoffimporten abzutrennen. Russland ist hier Opfer, nicht Täter. Das ist die Weltsicht einer Partei, die in Deutschland die Macht übernehmen will. Was mit außereuropäischen Großmächten gemeint sein könnte, formulieren der AfD-Spitzenkandidat Krah und sein völkischer Parteifreund, der AfD-Vorsitzende in Thüringen, Björn Höcke, sonst klarer. Sie bezeichnen die USA in Reden und Büchern als raumfremde Macht, die in Europa nichts zu suchen habe und nur Unruhe stifte.